Morning, morning, morning, friend. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. So, here is how Paul continues to talk. Paulus fährt folgendermaßen fort. In verse 16 he said, and if the ear were to say, since I'm not an eye, I'm not really part of the body. In Vers 16 sagt er, und wenn das Ohr sagen würde, da ich kein Auge bin, gehöre ich nicht wirklich zum Körper. It's forgetting that it is still an important part of the body. Vergisst es, dass es trotzdem ein wichtiger Teil des Körpers ist. So, here's what you need to do. Hier ist, was du tun musst. You need to figure out what part you are and then you need to be content. Finde heraus, welcher Teil du bist und dann sei zufrieden. Once you understand that whatever you are, it's very important. Verstehe, dass das, was du bist, sehr wichtig ist. And the body needs exactly you at that very place. Und dass der Leib genau dich an diesem spezifischen Platz braucht. Look how natural Paul goes in verse 17. Schau, wie natürlich Paulus in Vers 17 weitermacht. Try to explain and express a deep spiritual truth. Um eine tiefe geistliche Wahrheit auszudrücken und zu erklären. He says in verse 17, think of it this way. Er sagt in Vers 17, stell es dir so vor. If the whole body were just an eyeball, how could it hear sounds? Wenn der ganze Körper nur ein Augapfel wäre, wie könnte er dann Töne hören? And if the whole body were just an ear, how could it smell different fragrances? Und wenn der ganze Körper nur ein Ohr wäre, wie könnte er dann verschiedene Düfte riechen? I mean, this is a very weird thought expressed here. Das ist ein sehr komischer Gedanke, den er hier beschreibt. You know, I mean, think about what Paul is saying. Überleg mal, was Paulus sagt. The whole body was just an eyeball. Der ganze Körper sei nur ein Augapfel. You know, in many places or institutions that call themselves the church, it's actually like this. In vielen Institutionen, die sich als Gemeinde bezeichnen, ist es in der Tat genauso. Everybody has to do the same thing. Jeder muss das Gleiche tun. That's a monster, not a body. Das ist ein Monster, aber kein Körper. So if everybody's an eye, Paul says, then you can see really, really well, but that's about it. Wenn jeder ein Augapfel ist, wie Paulus sagt, dann kannst du wirklich richtig gut sehen. Aber das war's dann auch schon. You can't hear anything. Hören kannst du nichts. So once we understand that the diversity functioning properly is real unity. Wir müssen verstehen, dass gut funktionierende Vielfältigkeit wahre Einheit bedeutet. You know, you don't even understand the importance of the body parts unless they don't function. Du verstehst die wahre Bedeutung der einzelnen Körperteile nicht, wenn sie nicht als solche fungieren. You know, I like in this teaching, I like to give a very drastic example that people never forget. Ich möchte an dieser Stelle ein sehr drastisches Beispiel geben, was man nicht vergisst. And it's like this. Es ist folgendes. You know, that people don't think that your butthole is very important. Die Leute denken nicht, dass ihr Darmausgang wirklich wichtig ist. You know, that's not a body part we talk about. Das ist kein Körperteil, über das wir sprechen. But what happens if the butthole stops to function? Aber was passiert, wenn der Darmausgang nicht mehr funktioniert? You either constantly poop yourself. Entweder machst du ständig in die Hose. Because if your butthole doesn't close, that means every time poop is out, it'll just go into your pants. Denn wenn der Darmausgang nicht mehr schließt, geht immer alles, was raus muss, in deine Hose. Or if it does close when it's supposed to open, you die an internal poisoning. Oder wenn er schließt, obwohl es sich öffnen soll, stirbst du an innerer Vergiftung. So think about it. Denk mal darüber nach. Nobody thinks of the butthole as an important member of the body. Keiner hält den Darmausgang für einen wichtigen Teil des Körpers. Because day in and day out, it does its dirty job. Denn Tag ein und Tag aus erledigt er seine schmutzige Arbeit. But what happens if that part of the body would suddenly not be there? Doch, was würde passieren, wenn dieses Körperteil plötzlich nicht mehr da wäre? And Paul is trying us to get to understand this deep truth about the church. Paulus versucht uns, diese tiefe Wahrheit über die Gemeinde verständlich zu machen. You know, if everybody is the same body, then you won't hear, or you won't smell, or you won't see. Wenn jeder das gleiche Organ ist, dann kann man entweder nicht riechen, oder sehen, oder hören. I love verse 18. Ich liebe Vers 18. But God has carefully designed each member and placed it in the body to function as he desires. Aber Gott hat jedes Glied sorgfältig gestaltet und in den Körper eingefügt, damit es so funktioniert, wie er es will. My friend, I want to tell you something. Ich will dir etwas sagen. And I say this with sadness. Und das sage ich mit Traurigkeit. But I really have experienced this in general. I'm talking in general. Aber ich habe das wirklich so erlebt. Also ich spreche hier im Allgemeinen. That in general, it doesn't matter what God thinks where the body has to function. Generell spielt es keine Rolle, welchen Platz Gott einem Körperteil zugedacht hat. Two things matter. Zwei Sachen sind wichtig. Is the member of the body where the pastor wants to have it? Ist die Person dort, wo der Pastor sie haben will? If he says you're a leader, then you're a leader. Wenn er sagt, dass du ein Leiter bist, dann bist du ein Leiter. If the pastor says you're in the worship team, you're in the worship team. Wenn der Pastor sagt, dass du im Lobpreisteam bist, dann bist du im Lobpreisteam. If the pastor says you have to work with the children and you don't, you're rebellious. Wenn der Pastor sagt, du sollst mit Kindern arbeiten und du tust es nicht, dann bist du rebellisch. Or it's happening exactly what the members want. Oder es wird genau das gemacht, was die Mitglieder wollen. I want to do this, I want to do that, I am called to this ministry. Ich will das machen, ich will jenes machen, ich bin zu diesem Dienst berufen. But look what the Bible says. Doch schau, was die Bibel sagt. God has carefully designed each member and placed it in the body to function as he desires. Gott hat jedes Glied sorgfältig gestaltet und in den Körper eingefügt, damit es so funktioniert, wie er es will. So what happens if our heart cry would be this? Was würde passieren, wenn folgendes unser Herzensschrei wäre? Lord, where in the body have you placed me and what member do you want me to be? Herr, an welche Stelle im Leib hast du mich gesetzt und welcher Teil soll ich sein? And then we will be completely content. Und wir dann vollkommen zufrieden wären. We will stop comparing ourselves with anybody else. Wir würden aufhören, uns mit anderen zu vergleichen. We understand that success is not how prominent I look. Wir würden verstehen, dass Erfolg nicht darin besteht, wie bedeutend ich aussehe. But if I simply do what the Lord wants me to do in the body. Sondern, dass ich einfach die Funktion im Leib erfülle, die Gott von mir möchte. Look, I have people who I could mention by name here. Ich habe Menschen, die ich hier mit Namen nennen könnte. Who have worked so diligently to make the things that God has given me a benefit to the body of Christ. Die so unablässig gearbeitet haben, damit das, was Gott mir gegeben hat, zum Nutzen für den Leib Christi ist. And they are hidden members. Und das sind verborgene Glieder. You know me, you know Daniel. Ihr kennt mich und Daniel. But you don't know some of the other members who make this possible. Aber die anderen Mitglieder kennt ihr nicht, die das möglich machen. Every one of those members is equally important. Jedes einzelne dieser Glieder ist gleich wichtig. Because God designed them the way he wants them to be designed. Denn Gott hat sie so gestaltet, wie er sie gestalten wollte. Oh, that we could only understand that. Wenn wir das doch nur verstehen könnten. See you tomorrow. Bis morgen.